Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, ich grüße euch herzlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema, eine Themennacht, und das Thema heißt: Ich war Opfer von Gewalt. Wer von euch war schon einmal Opfer von Gewalt? Was ist passiert? Wie ist es ausgegangen? Wie denkt ihr heute darüber? Wie habt ihr diese Gewalttat verarbeitet? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, euch mit mir über dieses Vorkommnis, dieses Gewaltvorkommnis, euch mit mir darüber unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet wie immer 0800 5678 110. Ich war Opfer von Gewalt. Das ist das Thema heute Nacht. Ich bin verbunden jetzt als erstes mit Florian, und Florian ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Florian. Hallo. Da ist irgendetwas passiert bei dir in deinem Leben? Gewalt? Ja, ganz genau. Erstmal was anderes. Also ich Bitte. Muss ganz ehrlich sagen, ich gucke deine Sendung lieber als jede Mittagstalkshow. Die ist einfach nur klasse. Dankeschön. Wunderbar. Vielen Dank. Und zwar war das bei mir so. Und zwar ich und mein Freund der Bastian, der sitzt gerade auch neben mir. Mhm. Und zwar, ich habe von meinen Eltern zum 18. Lebensjahr, also zum 18. Geburtstag, ein Oldtimer geschenkt gekriegt. Ein Oldtimer? Ein wunderbares Auto. Was für einen? Einen ganz alten BMW. Wow, das zum 18. Geburtstag? Ja. Der ist ein Vermögen wert, oder? Kann man so sagen, ja. Nämlich, wie wertvoll ist er? Das kommt gleich, er war sehr wertvoll. Wie wertvoll war er? Circa so 30 bis 35.000 Mark. Also das habe ich mit meinem Vater alles selber restauriert und wir haben da so wirklich viel Zeit und Liebe reingesteckt. Jetzt nur für die Kenner, was genau für ein Modell war es? Ein ganz alter 700er. Alter 700er. Mhm. Mhm. Okay, das hast du zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen. Mhm. Tolle Sache. Und dann? Ja, und zwar war es so, also Leute aus unserer Stadt. Ich war mit meinem Freund also mit diesem Auto unterwegs. Mhm. Und an einer Ecke wurden wir halt von 6 Leuten, die wir auch kannten, abgefangen. Mhm. Die Leute haben uns dann halt erstmal aus dem Auto rausgezogen, haben uns also demnach zusammengeschlagen, und beide in den Kofferraum verfrachtet, sind mit uns raus vor die Stadt gefahren, haben uns dann halt da wieder rausgeholt, 2 Mann haben uns festgehalten. Und die anderen 4 haben also mit Eisenstangen, Baseballschlägern, wirklich alles, was sie zur Verfügung hatten, dieses Auto auch zerstört. Ach. Wie lange hattest du das Auto da schon? Wie lange hattest du das Auto? 2 Monate. 2 Monate. Wir haben 3,5 Monate war also fertig und 2 Monate durften wir also fahren. War das Zufall, dass die euch da an der Straßenecke gesehen haben, oder war das schon irgendwie bedacht von denen und geplant? Also es muss fast geplant gewesen sein, ich denke wohl. Mhm. Ihr beiden wart in den Kofferraum eingesperrt worden, dann seid ihr da rausgefahren. Ganz genau. Haben die euch aus dem Kofferraum wieder rausgelassen und euch auch verprügelt, oder wie war das genau vor Ort? Ja, genau, die haben uns dann also weiter verprügelt, haben uns also mit 2 Mann festgehalten, und wir mussten also zugucken, wie die anderen 4 Mann halt dieses Auto halt zerstören. Das ist ja Wahnsinn. Und wie sehr seid oder wie schwer seid ihr verletzt worden? Also ich habe Rippenbrüche, Platzwunden am Kopf, Prellungen, alles davon getragen. Mhm. Ja, der Bastian genau dasselbe, Schlüsselbein angebrochen. Also richtig heftig alles. Richtig heftig. Ja. Wie endete das? Haben die euch dann irgendwann alleine gelassen und sind abgehauen, oder konntet ihr fliehen? Nee, eben, die haben uns also wahrscheinlich von uns abgelassen, weil sie eben keine Lust mehr hatten oder sonst was, oder weil sie dachten, es reicht, und sind dann also wirklich abgehauen. Mhm. Du sagtest sogar, du kanntest oder ihr kanntet diese Leute. Ja, genau. Was waren das? Waren das sogar stadtbekannte Schläger? Stadtbekannte Schläger. Mhm. Aus irgendeiner bestimmten Szene? Keine bestimmte Szene. Halt. Bei uns ist das halt so, das sind halt diese Leute, die sich immer treffen, und das sind halt so wirklich die stadtbekannten Schläger bei uns. So, und die Motivation war wahrscheinlich ganz schlicht Neid, dass du so ein tolles Auto hattest. Nicht unbedingt. Und zwar der Oberboss dieser Gruppe da, seine Ex-Freundin, mit der war ich halt eine Zeit lang. Ach so, daher wird er wild. Das war die Motivation, ja. So, ich gehe davon aus, dass ihr oder dass du diese Leute angezeigt habt. Ja, wir haben die Leute angezeigt. Läuft das Verfahren noch? Ja, aber mein Anwalt sagt, es sieht sehr schlecht aus, da die Leute wahrscheinlich für unzurechnungsfähig erklärt werden. Warum? weil die zu dem Zeitpunkt unter Alkohol und vielleicht auch Drogen gestanden haben. Kann man das nachweisen im Nachhinein? Ich denke, dass wir nachgewiesen haben, ja. Aha. Also, jetzt steht ihr da, ihr habt körperlich Schmerzen erleiden müssen, Blessuren, immer noch wahrscheinlich. Wie lange liegt jetzt der Vorgang zurück? 2 Monate, war im September. Gut, dann habt ihr natürlich, wenn du Rippen gebrochen hast, dann hast du jetzt deine Beschwerden noch. Klar. 30.000 Mark war das Auto wert. Wie geht denn das? Wer haftet denn jetzt dafür? Gibt es dann Versicherungen oder? Das ist eine gute Frage, wahrscheinlich nicht. Das war ja eben grober Vandalismus, das war ja beabsichtigt. Und das Auto steht also im Moment in der Halle mit in einem bedauernswerten Zustand, ne? Und wir versuchen halt das Beste wieder daraus zu machen. Ihr wohnt in einer kleineren Stadt, habe ich gerade so mir gedacht. Ja, genau. Ja. Hast du denn jetzt, oder habt ihr vielleicht Angst geradezu jetzt so rauszugehen? Ja. Ja. Also abends das ist also wirklich ein Gefühl, alleine rauszugehen oder zu den Garagen zu gehen oder so, also immer ein fieses Gefühl, ja. Aber es ist ja schon sonderbar, du sagst, das waren 6 Leute. Ja. Dass alle 6 nicht zurechnungsfähig waren, dass man das so hindrehen kann, ist ja schon verrückt, ne? Kann man ja eigentlich gar nicht glauben. Nee, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Ihr habt sie angezeigt und dann müssen die ja irgendwann auch gefasst worden sein. Weißt du etwas Näheres, wie die sich dann dazu geäußert haben? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich da auch nicht weiter darüber erkundigt. Wir hatten erstmal selber zu gucken, dass wir wieder in die Reihe kommen. Mhm. Und das Schlimme ist ja auch noch, wir haben uns natürlich auch gewehrt und tief also, dass die natürlich auch in der Lage wären, Gegenanzeige zu stellen. Mhm. Gut, aber was solltet ihr anders machen, wenn ihr überfallen werdet und da sind 6 Leute mit Baseballschlägern und Eisenstangen, da wehrt man sich, das ist doch ganz normal. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da viele juristische Tricks gibt und Findigkeiten, wenn die gute Anwälte haben, einen guten Anwalt haben. Dass die sich da rausziehen. Ja, also wirklich ein ganz klassisches Opfer von Gewalt und gerade noch sehr aktuell die ganze Angelegenheit. Ne? Ja. Dennoch wünsche ich euch, dir und deinem Freund, dass ihr vor Gericht Recht bekommt und dass zumindest auch Kohle fließt, dass du dein Auto wieder kriegst. Und ja, das Auto wahrscheinlich nicht, aber dass irgendwas Entsprechendes vielleicht angeschafft werden kann. Ja gut, der Wert ist natürlich nicht zu ersetzen. Der ist weg, hast du recht, ja. Ja, ja, klar. Gruß Sebastian herzlich von mir. Ja, Grüße zurück. Dankeschön. Tschüss Florian. Ja. Okay, tschüss. Ciao. Unser Thema heute Nacht heißt, ich war Opfer von Gewalt. Das kann natürlich auch schon länger zurückliegen. Wer von euch war schon mal Opfer von Gewalt? Wie seid ihr damit umgegangen in der Situation? Habt ihr euch gewehrt? Seid ihr weggelaufen? Welche Folgeschäden gibt es? Und wie geht ihr so seelisch, psychisch damit um? Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, könnt ihr es gerne machen. Telefonnummer wie immer kostenfrei 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Pascal ist da. Pascal, auch 18 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, was ist denn Domian? Hallo, Pascal. Was ist bei dir passiert? Und zwar habe ich also Probleme mit meinem Bruder. Mhm. Wie alt ist der Bruder? Der ist 25. Mhm. Und zwar ist der momentan bei der Bundeswehr. Mhm. Und so alle 2 Monate, wenn er nach Hause kommt. Also er kommt alle 3-4 Wochen kommt er nach Hause und so nach Abstand von 2 Monaten etwa will er von mir Oralsex. Und ja, er zwingt mich halt dazu und wenn ich das nicht tue, dann verprügelt er mich halt. Dein eigener Bruder 25, du 18 Jahre, will von dir Oralsex? Ja. Wie lange läuft denn das schon? Seit etwa einem Jahr. Und wie fing das an? Und zwar war er damals noch in der Ausbildung, also sehr lange Ausbildung gemacht, jetzt gerade erst beim Bund. Mhm. Und zwar an einem Wochenende, da sind unsere Eltern weg gewesen. Mhm. Und er hat also gesagt, dass ich mal eben zu ihm ins Zimmer kommen sollte. Mhm. Er hat dann halt die Tür abgeschlossen, hat sich ausgezogen, weil sich aus Bett gelegt, meinte ja, entweder du bläst mich ein oder ich schlag dich kaputt. Warst du da nicht völlig entsetzt? Ja, sicherlich. Und wie war denn dein Verhältnis früher zu dem Bruder? Ja, also das Grüne vom Ei war es nie immer so, aber er hat noch nicht wirklich so Probleme gehabt. Ist dein Bruder, ja offensichtlich ist er schwul oder latent schwul oder so? Ja, weiß ich nicht, also er hatte vorher auch die ganze Zeit immer eine Freundin gehabt, ich glaube er hat auch im Moment eine Freundin, das weiß ich nicht so genau. Ja, aber du musst doch in diesem Moment völlig entsetzt gewesen sein. Ja, war ich auch. Einmal, dass er das von dir verlangt und dass er das dann auch noch von dir verlangt. Ja, ich habe auch versucht da rauszukommen, hat er abgeschlossen, hat mir den Schlüssel weggenommen. Mhm. Und dann habe ich natürlich erst gesagt, nee, ich mach das nicht, lass mich hier raus. Ja. oder der wollte nicht, dann hat er mir halt mit der Flachen ins Gesicht geschlagen. Mhm. Ja, und dann habe ich immer noch gesagt, dass ich das nicht will, aber dann hat er mich halt dazu gezwungen, dass ich dann halt nicht mehr anders konnte. Und dann hast du es gemacht? Ja. Und wie oft hast du es bisher schon gemacht? Ja, 5 oder 6 Mal war es bis jetzt. Und wie ist das für dich, wenn du das machst? Ja, ich finde das absolut widerlich. Wie weit zwingt er dich denn, das zu machen? Ja, halt bis er zum Orgasmus kommt. Und den Orgasmus hat er dann bei dir im Mund? Ja, ich nehme immer vorher ich höre immer vorher auf und dann... Also hast du es nicht im Mund danach? Nee, hab ich nicht. Mhm. Das ist ja heftig. Das ist ja krass. Hast du deinen Bruder? Ja, hasse ich dafür, dass er das macht. Du bist ja auch immerhin auch ein junger Mann, schon von 18 Jahren. Kannst du dich da nicht wehren? Ist er dir so körperlich überlegen? Ja, ist er. Also ich bin im Verhältnis zu ihm bin ich bevorzugt zu sagen. Mhm. Das geht ein Jahr jetzt, dass er dich dazu zwingt. Hast du es irgendjemandem schon mal gesagt? Nee, bis jetzt noch nicht. Das ist ja auch eine sehr erniedrigende Sache für dich, dass du das machen musst, ne? Ja, ich kann damit aber auch keinem reden. Also mit meinen Eltern habe ich nicht so das Verhältnis, dass ich mit denen darüber reden könnte und Freunde habe ich auch nicht so richtig. Hast du eine Freundin? Nee, im Moment nicht. Mhm. Was meinst du denn, wie deine Eltern darauf reagieren würden, wenn du denen das erzählen würdest? Weiß ich nicht. Wie ist denn das Verhältnis zwischen denen und deinem Bruder? Also die verstehen sich ganz gut. So. Besser als du mit deinen Eltern? Ja, viel besser. Ja. Hast du Angst, dass das noch weitergehen könnte, dass er dich zu noch anderen Dingen zwingen könnte, eventuell sexuell? Ja, ich denke schon, dass er das vielleicht irgendwann macht, also ich weiß es nicht. Ich traue momentan alles zu. Mhm. Du hast wahrscheinlich ganz oft schon darüber nachgedacht, wie soll das weitergehen? Wie willst du dich weiter verhalten? Ja, also die Nacht, bevor er mal nach Hause kommt, ich weiß ja immer, wann er nach Hause kommt, kann ich ganz noch nicht schlafen. Mhm. Aber ich komme auch zu Hause irgendwie so nicht großartig raus. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, ich schlafe jetzt bei einem Freund oder so, weil dann ist ein bisschen, als ich nicht so die Freunde habe, bei denen ich das machen würde. Was machst du eigentlich so im Leben? Was ich sonst so mache, ja. Ich mache zurzeit eine Ausbildung. Und ansonsten eigentlich nichts weiter. Ich sitze den ganzen Tag zu Hause rum. Wann kommt er jetzt wieder nach Hause? Ja, in 3 Wochen, das war jetzt in Wochen das letzte Mal. Aber das ist dann nicht immer so, ne, wenn er kommt, dass du es machen musst. Nee, es ist nicht immer so. So alle 2 Monate. Manchmal kommt es auch jedes Mal vor, aber... Wie ist denn das, wenn es dann passiert ist und er hatte seinen Orgasmus? Wie geht die Situation dann weiter? Wie löst die sich auf? Ja, er zieht sich dann wieder an, macht die Tür offen und dann kann ich wieder gehen. Mhm. Und er sagt mir jedes Mal, dass ich meinen Eltern nichts erzählen soll, wie es uns kaputt schlägt. Mhm. Ja, das ist natürlich eine vollkommene Einschüchterungsmethode jetzt, ne? So wie das sehr viele Männer auch mit Frauen machen, die zu solchen Dingen gezwungen werden. Ich überlege jetzt gerade, wie du da rauskommst, wie du am besten da rauskommst. Ja, weiß ich auch nicht, aber ich komme da irgendwie nicht. Du hast natürlich völlig, du hast Angst, ne? Das ist richtige Angst, dass dir irgendwas passiert. Mhm. Ja, ich auch. Mhm. Deswegen frage ich gerade auch nochmal so intensiv, wie das Verhältnis zu deinen Eltern ist. Würdest du denn sagen, dass es ein schlechtes Verhältnis ist oder eben nicht so ganz rosig? Ja, es ist nicht so ganz rosig. Also, verstehe mich zwar mit meinen Eltern, aber über so Sachen kann ich mit denen nicht reden. Also. Mhm. Zu wem hast du denn eher noch einen Draht? Zu deiner Mutter oder zum Vater? Ja, eher zu meinem Vater, aber der ist eigentlich nie da, der ist also... Mhm. Das ist ja so ungeheuerlich. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sogar die Eltern im ersten Moment denken, du spinnst und du willst da Zwietracht sehen und neben deinen Bären aufbinden. Hältst du das auch für möglich, wenn du sagen würdest? Ja, mit Sicherheit. Mhm. Weil sie wissen auch, dass ich mit meinem Bruder nicht immer so verstehe. Mhm. Mhm. Aber dennoch muss irgendetwas passieren. Du kannst das nicht jetzt endlos weitermachen. Irgendwas muss passieren. Und wenn du jetzt etwas unternimmst, ist das natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Hast du denn ihm irgendwie schon mal was angedroht zu unternehmen? Oder bist du eher dann der Stille und gibst klein bei? Ich hört mich da ganz raus. Also ich habe echt Angst, dass er mich sonst kaputt schlägt. Ich vermute auch, Pascal, dass er das ausnutzt. Dass er ausnutzt, dass du so ein Stiller bist und er spürt quasi deine Angst. Wenn du jetzt ein bisschen forscher auftreten würdest und sagst, wenn du mich nach allem dazu zwingst, sage ich das den Eltern und zeige dich an. Ja, das ist... Dann kann er natürlich wieder sagen, ich schlage dich zusammen. Aber dann ist er vielleicht von seiner Seite ebenfalls auch etwas eingeschüchtert und denkt sich, vielleicht macht er es doch und ich komme in irre Schwierigkeiten. Weißt du, indem du jetzt so eine ganz, ganz, ich sag es mal, ohne dich beleidigen zu wollen, weiß Gott, das will ich nicht, so eine devote Haltung annimmst und so eine sehr ängstliche Haltung, öffnest du ihm natürlich Tor und Tür für all seine gewalttätigen Dinge, die er da betreibt. Du musst ihm jetzt irgendetwas entgegenhalten. Und wenn es zuerst mal eine Drohung ist. Ja, wie meinst du denn, soll ich das machen? Indem du das zum Beispiel sagst, was ich gerade gesagt habe. Wenn er damit nicht aufhört, wenn er das noch einmal von dir verlangt, sagst du es den Eltern und du gehst zur Polizei. Ja, dann schlägt er mich aber auf jeden Fall kaputt. Also das ist gar nicht gesagt, dass der dich da sofort kaputt schlägt. Aber ich denke mal schon, dass er mir gut Schläge austeilen wird. Das denke ich schon, weil er hat das schon ein paar Mal gemacht. Mhm. Mhm. Dennoch musst du etwas machen. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass du alles machst, was er verlangt, nur weil du Angst hast, dass du Schläge bekommst. Ja, das ist vorher. Was denkst, was hältst du denn davon, wenn du doch deinen Vater da einweist und mit deinem Vater darüber sprichst? Ja, kann ich mal probieren, aber ich habe nicht so den Draht zu ihm. Ja, aber dann musst du den Draht schaffen. Das ist ja eine richtige schlimme Situation im Moment, in der du da steckst. Und wenn das Verhältnis auch nicht so ganz toll ist zwischen dir und deinem Vater, dann muss es jetzt halt ein bisschen aufpoliert werden. Es muss was unternommen werden. Du musst nur raus aus deiner passiven Ecke. Du musst etwas unternehmen. Du musst offensiv sein. Du musst nach draußen gehen. Ja gut, dann versuche ich das. Also ich würde wirklich das Gespräch mit dem Vater suchen. Und ich würde parallel auch, auch wenn du Angst hast und vielleicht sogar auf die Gefahr, dass der eine erstmal in die Schnauze kriegst, aber ihm das androhen, dass du auch zur Polizei gehst, wenn es so weitergeht. Ja gut. Ich möchte aber auch noch, weil das ja wirklich sehr kompliziert ist, möchte aber auch noch mal kurz, dass du mit meiner Psychologin darüber redest. Vielleicht hat sie auch noch einen anderen Rat und einen anderen Tipp für dich. Ja gut. Ja? Pascal, leg mal bitte auf. Das heißt Petra, das ist meine Psychologin, heute ruf dich gleich an. Ja gut. Ja, alles Gute. Okay, danke schön. Ciao. Tschüss. 0800 5678 111, das ist meine Telefonnummer hier und das Thema heute heißt, ich war Opfer von Gewalt oder ich bin sogar Opfer von Gewalt, so wie es Pascal gerade erzählt hat. Jetzt bin ich verbunden mit Stefan und Stefan ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo Stefan. Ja, erstmal wollte ich sagen, ich habe nicht so was Krasses wie mein Vorgänger, das ist ja super heftig, er soll sich auf jeden Fall Hilfe holen und auch auf jeden Fall, wie du sagtest, zur Polizei gehen, denke ich. Also auf jeden Fall da ein bisschen Druck machen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, er hat sich völlig isoliert, ne? In seiner Angst und in der ganzen, ja, in klar, der ganzen Geschichte. Der Druck, der psychische Druck war auf jeden Fall echt groß oder ist groß. Ja. Also. Absolut, ja. Ja, finde ich. Gut, ja, zu dir. Zu mir. Ja, ich habe eigentlich eine Geschichte, die ist in der Vergangenheit passiert und hat mein Leben eigentlich verändert. Und zwar, ich bin neu in eine Stadt gezogen. Also und wie lange liegt das zurück? Ja, es liegt jetzt schon so 15 Jahre eigentlich zurück, 13 Jahre, dass ich hingezogen bin. Ja, und da war ich halt 13 und ja, dann bin ich halt nicht so akzeptiert worden, weil ist klar, man kommt auf eine neue Schule und so. Das hat sich jetzt dann so mehrere Jahre hinweggezogen, hab dann also ziemlich aufgeschnitten, hab auch versucht, mich durch Dinge interessant zu machen, die gar nicht Realität, gar nicht der Realität entsprachen. Mhm. Was denn zum Beispiel? Ja, ich habe zum Beispiel gesagt, so, mein Vater hat einen super Job und so, also als ich noch kleiner war und ja, dann habe ich halt gesagt, ich habe tolle Sachen und so. Die du gar nicht hattest? Die ich gar nicht hatte, genau. Was hat dein Vater für einen Job in Wirklichkeit? Ja, ist ganz normaler Lagermeister, aber ich habe halt so zum Beispiel gesagt, so halt super wichtige Aufgaben, so um halt ein bisschen interessanter zu wirken. Ja. Haben mir auch in dem Moment überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, eigentlich was da, was die anderen daran eigentlich denken. Und weiß ich nicht, das war echt so, dass ich mich halt integrieren wollte, aber es nicht schaffte. Mhm. Ja, und dann kam halt der Tag, wo ich dann einen jungen Mann kennenlernte und der hat mich dann halt eingeladen zu einer Schrebergartenparty. Mhm. Wie alt wart ihr da? Da waren wir 17, da wurde ich gerade 18. Mhm. Und ja, da war ich halt auf dieser Party und die hatten alle Roller und dann wollte ich mich halt so integrieren, dass ich also auch gesagt hatte, ich hatte einen. Ja, und im Laufe der Gespräche, weil ich ja auch nicht so viel Ahnung hatte, hat sich natürlich dann rausgestellt, dass ich keinen hatte. Mhm. Hab das allerdings auch dann zugegeben, hab halt auch gesagt, tut mir leid und so, aber ich wollte halt genauso sein wie ihr und so. Mhm. Aber die kamen zum Teil auch aus richtig, ja, wie soll man sagen, ja, aus nicht so guten Familien und so, waren auch ziemlich krass drauf und also ein bisschen assi-mäßig. Ja, genau. Mhm. Und ja, im Laufe des Abends hat sich das dann so entwickelt, dass die halt ja, dann schon angefangen haben, irgendwie Bemerkungen zu machen, wie so, ja, für die Lüge bist du dran und so. Mhm. Ja, und warst du dran? Bitte nochmal? Warst du dran? Ja, also auf dem Rückweg haben mich halt, als das vorbei war, da gingen alle nach und nach und ich habe mich dann auch verabschiedet. Mhm. Ja, und dann haben die zwei heftigsten jungen Männer, die halt wesentlich älter waren, so Anfang 20, Mitte 20, richtig gut trainiert waren, haben mich halt begleitet und haben dann auf dem Rückweg, haben die halt ihre Aggressionen richtig an mir ausgelassen. Also haben dich zusammengeschlagen? Genau, mich getreten. Mhm. Und wie schlimm haben sie dich zusammengeschlagen? Ja, es war schon recht krass so. Ich meine, die Lüge war zwar falsch und scheiße, aber ja, die haben halt also richtig zugetreten und haben also keine Rücksicht genommen. Welche Verletzungen hattest du? Ja, ich hatte halt Prellungen aller Art. Mhm. Ich hatte halt, mein Gesicht war zerschlagen und zertreten. Warst du im Krankenhaus? Ja, ich war eine Woche im Krankenhaus. Eine Woche im Krankenhaus? Mhm. Das heißt natürlich, dass es schon sehr heftig war, ne? Ja, war schon nicht so toll. Was ist daraus geworden dann? Hast du die angezeigt? Ja, ich habe sie nicht direkt angezeigt. Also sie haben gesagt, wenn ich sie anzeige, dann würden sie mich suchen und töten. Und der eine hatte halt auch meine Telefonnummer und so und der hat sich auch nie wieder bei mir gemeldet, den ich halt kennenlernte. Also du hast nichts unternommen, gar nichts? Ne, ich habe halt Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ja, das ist dann im Sande verlaufen. Ja, und meine Eltern haben halt, ich habe halt mit meinen Eltern darüber gesprochen damals und die haben auch mir dazu geraten, das so zu tun, obwohl es natürlich besser gewesen wäre. Ja, das ist immer so die Sache. Ne? Man hat, die Angst ist natürlich auch begründet teilweise. Ne? Na klar. Hast du die denn irgendwie nochmal gesehen? Bist du denen nochmal über den Weg gelaufen? Ja, ich war mir sicher, zwei Jahre später einen wiedererkannt zu haben. Mhm. Und aber ich habe mich da einfach umgedreht und weitergegangen. Wenn einem sowas mal passiert ist, wenn man so wirklich also richtig brutal zusammengeknüppelt worden ist und sogar eine Woche, wie du sagst, im Krankenhaus lag, wird man dann grundsätzlich ängstlicher und ist noch vorsichtiger Menschen gegenüber? Na, ich weiß nicht, so vorsichtig war ich immer, weil ich bin eigentlich ein sehr skeptischer Mensch, aber daraus hat sich nur entwickelt eigentlich das Positive, warum ich eigentlich auch angerufen habe, weil seitdem habe ich mir echt vorgenommen gehabt, nie wieder so aus dem Grund zu lügen und überhaupt zu lügen. Mhm. Ja, und das habe ich halt auch bis heute durchgezogen. Das perfekt. Also hat es einen guten Nebeneffekt gehabt. Ja, eigentlich schon. Im Nachhinein, als ich mir selber mal für mich Gedanken gemacht habe, habe ich auch gesagt, eigentlich müsste man diesen Menschen sogar dankbar sein, aber ich meine, der Mittel zum Zweck war halt in dem Sinne ein bisschen heftig. Aber du hast dich dann auch damals, glaube ich, richtig so rein verstrickt in die Lügenwelt. Ne? Mit 13 fing es an und mit 17 war dieser Vorfall, das heißt, du hast 4 Jahre so eine Scheinwelt aufgebaut. Ne? Ja, richtig, genau, meine eigene Scheinwelt, weil ich war halt nicht so ein hübscher Junge damals und ja, musste mich halt durch andere Dinge halt wichtig tun und hab's leider nicht geschafft. Ich hoffe, du bist jetzt ein hübscher Junge. weiß ich nicht, normal jetzt. Kann man von sich aus auch nicht so sagen, über sich. Naja, früher war ich halt super hässlich und war halt so, sag ich mal, das hässlichste Vögelchen so an der ganzen Schule so. Mhm. Ja, und dann haben mich halt auch, ja, viele deswegen schon gehänselt und dann... Klar, dann kommt man auch irgendwie in das so eine Spirale, ne? Dann, genau. Und um sich irgendwie rauszuretten, dann erfindet man solche Sachen und dann... kommt es dann vielleicht zu solchen Dingen, wie du sie gerade erzählt hast. Ja. Na gut, aber auf jeden Fall einen guten, positiven Effekt. So in den elementaren Sachen lügst du nicht. Und das ist ja auch toll. Genau. Ja. Habe ich ja auch früher schon. Also ich überlüge eigentlich gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, dadurch hat es ja so entwickelt, dass ich echt richtig krass durchgezogen habe, egal wie schlimm. Ja. Aber ob im Job oder privat. Also da kommt echt immer die Wahrheit. Und den Weg, den ich eigentlich falsch begonnen hatte, um mich wichtig zu tun, habe ich dadurch jetzt halt geglättet, dass ich halt wirklich jetzt so bin, wie ich eigentlich immer sein wollte, aber es damals nicht konnte, weil ich sonst ganz untergegangen wäre. Gut, Stefan, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute weiterhin. Ja, dir auch und danke. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111, Thema heute Nacht. Ich war Opfer von Gewalt, ich bin vielleicht Opfer von Gewalt. Wer von euch ist oder war Opfer von Gewalt? Ich bin verbunden jetzt mit Gisela und Gisela ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Ja. Guten Morgen, Gisela. Domian. Hallo. Ich werde 50 Jahre alt und die Geschichte, die ich erzähle, klingt dir wahrscheinlich so, als wäre sie absolut übertrieben, aber dass man das in der heutigen Zeit noch überhaupt möglich war oder damals, ich bin in Anfang 1952 geboren, das hätte man, glaube ich, nicht vermutet. Nun bin ich gespannt, was du erzählst. Ich bin ein Missbrauchskind, körperliches Missbrauchskind in meiner Jugend mhm. und in meiner Kinderzeit. Schon als ganz frühes Kind, meine ersten Schläge habe ich bezogen, da war ich 7 Monate alt. Mhm. Und zwar habe ich da nachts geschrien. Ich selbst weiß das natürlich nicht mehr. Wir wohnten im Haus meiner Großeltern und die haben es mir hinterher mehrfach erzählt. Mhm. Dann hatte mein Vater so ganz ausgeklügelte Quälereimethoden, so zum Beispiel im Alter von 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Dann, wenn man beim Tisch nicht essen wollte in ausreichender Menge, wie er das meinte, dann gab es 2 Stöcke, die lagen auf dem Stuhl. Einer gedrechselt, einer nicht gedrechselt, der gedrechselte tat mehr weh. Damit wurde man dann ins Gesicht, auf die Backen geschlagen. Das ist so kleines Kind. Anschließend mussten wir uns dann hinstellen an eine Stelle und auf einen ganz bestimmten Punkt auf der Tapete starren. Mhm. Wer ist denn wir? Wie viele Kinder wart ihr? Wir waren damals, wir 3 Ältesten sind am meisten gequält worden. Mhm. Also ihr musstet auf eine ganz bestimmte Stelle an die Wand, an die Tapete gucken? Ja. Und wehe, man bewegte die Augen. Und warum musstet ihr das machen? Einfach so? Einfach so. Und wehe, man bewegte die Augen, dann wurde die Strafe verlängert. Und das musstest du schon als zweijähriges Kind? Ja. Als zweijähriges Kind? Versteht man sowas als zweijähriges Kind überhaupt? Ja. Oh ja, wenn man so aufwächst, dann schon. Wenn man Angst hat. Ja, oh ja. Wir haben dann auch von Anfang an und war verboten zu weinen bei körperlichen Misshandlungen. Und Gisela, ging das deine ganze Kindheit so? Ja. Die ganze Kindheit? Ja, aber es wurde später dann etwas besser. Diese sadistischen, kann man schon sagen, Quälereien hörten später auf, aber die körperlichen Misshandlungen gingen weiter. Schlimm war, was ich auch denke, was psychologisch sehr negative Folgen für das Leben dieses so eines solchen Menschen dann hat. Mhm. Man wurde als ganz kleines Kind, wenn man dann zusammengeschlagen war, anschließend ins Schlafzimmer gebracht, die Vorhänge wurden zugezogen und es durfte niemand mehr mit einem reden und man bekam nichts mehr zu essen bis zum nächsten Morgen. Und da entwickelt sich in dem Kind wirklich das Gefühl, du bist absoluter Müll. Mhm. Ja, ja. Deine Mutter hat das alles auch mitgemacht. Ja. Ja. Sie hat das alles toleriert. Du hast, das müssen wir mal klarstellen, das habe ich gerade auch so ein bisschen missverstanden, aber ich glaube jetzt richtig verstanden. Du bist sexuell nicht missbraucht worden. Körperlich misshandelt worden. Ne? Also ihr, die anderen Kinder auch. Ja, in der Familie. Bis zu welchem Alter ging das so bei dir oder bei euch? Bis zum Alter von 18, 20. Was ist denn passiert, wenn ihr dann doch mal geweint habt vor Schmerz oder vor Traurigkeit? Das war so unterbunden, das ging gar nicht. Ich habe dann meine krasseste Erfahrung, wo ich fast dann draufgegangen dabei war, als ich 12 Jahre alt war, habe ich mit meinem Cousin, der 2 Jahre älter ist, Fang gespielt in einer LKW-Garage mit Betonfußboden. Mein Vater ist dazugekommen, ist total ausgerastet, hat mich dann hochgerissen und auf den Betonboden geschmettert. Ich habe dann eine offene Schädelbasisfraktur erlitten. Gemerkt habe ich das selbst natürlich nicht, denn ich habe nur gemerkt, plötzlich lief mir der Liquor, also das Gehirnwasser, aus der Nase. Und ich konnte da nicht, so wie man das mit Tränen machen kann, das hochziehen. Oder mit der Nase, so dieses Schniefen, dass man das hochzieht. Und ich war in völliger Panik, dass mein Vater das jetzt als Weinen interpretieren könnte und deshalb nicht aufhören würde. Aber zu dem Zeitpunkt kam gerade auch meine Mutter dann dazu. Da ist sie ihm einmal in den Arm gefallen und hat gesagt, Hans, hör auf. Und er hat dann auch aufgehört. Wenn er noch einmal zugeschlagen hätte, wäre ich sicherlich nicht mehr. Und du bist dann ins Krankenhaus gekommen? Nein. Nein? Ich nicht. Das ist... Und das hat sich von alleine verheilt, alles wieder? Ja, ich habe da muss man sagen, habe ich eventuell Glück gehabt, obwohl ich mir oft hinterher gedacht habe, es wäre ganz gut, wenn er nochmal zugeschlagen hätte, dann wäre das Leben für mich wenigstens beendet gewesen. Woher weißt du im Nachhinein, dass es eine offene Schädelfraktur war? Ich habe damals mich bereits für Medizin interessiert, war auch in Biologie und so weiter sehr gut in der Schule, ohne dass ich mich jetzt loben will, es fiel mir einfach nur leicht. Und ich habe, als ich angefangen bin, Medizin zu studieren, habe ich eine Röntgenaufnahme des Kopfes machen lassen und da sieht man die alte Schädelbasisfraktur, die offene. Und du hast es rekonstruieren können? Ja. Du bist Medizinerin heute? Ja. Ja. Ganz genau. Du hast nichts Schönes in deiner Kindheit erlebt? Nein, das kann man sagen. Du an deine Kindheit denkst, denkst du nur an Horror? Ja, nur. Nur Angst? Nur. Wie? Es ist ja schon erstaunlich, dass ein Mensch überhaupt so etwas aushält. Mhm. Nicht? Ja. Du bist gezwungen, das auszuhalten. Du bist da mit 18 Jahren von zu Hause weggegangen. Ja, richtig. Mhm. Ich bin dann angefangen zu studieren. Und dann passierte mir das, was ich aber als überhaupt kein Unglück ansehe. Dann wurde ich auf einem, als ich im vierten Semester war, auf dem Weg von der Uni zu meiner Studentenbude abends vergewaltigt. Mhm. Das war aber insofern nicht schlimm, als ich kurz darauf bemerkte, dass ich schwanger war. Mhm. Und dieses, dass ich ein Kind bekam, war für mich ein dermaßener Reichtum. Ach, obwohl das Kind aus der Vergewaltigung resultierte. Ja. Und so ein Glück. Das Kleine konnte ja nichts für seinen Entstehungsmechanismus. Du hast es behalten, das Kind. Ja. Und zwar, obwohl ich wusste, dass ich da mit meinen Eltern den ganz großen Krach kriegen würde. Mhm. Meine ältere Schwester war auch ungewollt schwanger, ein Jahr vor mir. Da ist meine Mutter mit ihr nach Holland gefahren. Das wollte ich vermeiden und habe deshalb auch kein Wort darüber verlauten lassen. Und als das Kind dann da war, bin ich vor die Tür gesetzt worden. Man hat mir kein Geld mehr gegeben. Mhm. Ich war die Schande der Familie. Aber du hast dich dann noch selbst durchgeschlagen und hast auch dein Studium allein beenden können. Ich habe es in der Regelstudienzeit mit meiner Tochter beendet. Lass mich mal kurz zu der Vergewaltigung fragen. Das heißt, da gab es auch kein juristisches Nachspiel? Nein. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Und du hast dieses Kind von Anfang an absolut akzeptiert? Ah ja. Und geliebt und angenommen? Ja. Das Kind ist jetzt schon wie alt? Ich habe es leider verloren im Alter von 20 Jahren. Es ist verstorben? Mhm. Hast du es ihr noch gesagt? Ja, sie ist damit aufgewachsen. Sie ist damit aufgewachsen. Mit ihrer Geschichte, selbstverständlich. Ich hätte sie niemals gelogen. Jetzt muss ich dich fragen, also wir haben eine leichte Ahnung, sage ich, von dem, was du durchgemacht hast. Wahrscheinlich nur eine leichte Ahnung. Du könntest wahrscheinlich stundenlang erzählen, was du mitgemacht hast. Mhm. Wie hat sich das Verhältnis später zu deinen Eltern weiterentwickelt? Ich durfte ja dann erstmal nicht mehr nach Hause kommen, war dann später, als meine Tochter ungefähr 10 Jahre alt war, war ich geduldeter Gast, wobei mein Vater niemals auch nur ein Wort mit meiner Tochter geredet hat. Warum bist du überhaupt nochmal in dieses Elternhaus gegangen, nach dem, was du mitgemacht hast? Ja, man ist, Domian, du bist unter einem solchen Psychodruck. Moment. Selbst nach dem Abstand, den du hattest. Ja. Mhm. Es kommt auch oft so die Frage, warum sagen Kinder nicht den Lehrern, dass sie zu Hause misshandelt werden? Uns war von Anfang an eingetrichtert worden, wir hatten das ja verdient. Mhm. Wir waren ja so schlecht. Mhm. Dann hätten wir ja, wenn wir die Striemen vorgezeigt hätten in der Schule, dann hätten wir ja allen gezeigt, wie schlecht wir waren. Das heißt, das war bei dir auch so, dass ihr niemandem was erzählt habt? Ja. Auch nicht in der Verwandtschaft? Nein. Oma, Opa, so keiner wusste es. Nein. Leben deine Eltern heute noch? Ja. Hast du heute auch noch Kontakt zu denen? Ja. Ehrlich? Ja. Hast du ihnen irgendwann mal das alles vorgeworfen und sie damit konfrontiert? Ja, meinem Vater nicht. Der macht da sofort dicht. Meine Mutter entschuldigt sich damit, dass sie sagt, ja, sie hätte ja auch was abbekommen. Stimmt das? Ja, stimmt. Ja. Mein Vater hat ihr vor 3 Jahren noch Rippenfrakturen zugefügt bei einer Schlägerei, die sie dann auch beim Arzt hat attestieren lassen. Entschuldige mal, Lisa, mir leuchtet das ja ein, was du sagst, dass man so während der Zeit quasi im Bann dieser Eltern ist. Mhm. Vielleicht sogar auch noch, wie du es gerade erzählt hast, so 1, 2, 3, 4 Jahre danach. Oh, weiter du. Ja, was ich eigentlich nicht verstehen kann, ist jetzt, du bist eine gestandene Frau von 49 Jahren, du bist Ärztin, du bist Akademikerin, du hast das alles 1000-mal reflektiert und analysiert, dass du da nicht irgendwann den absoluten Schlussstrich gezogen hast und nur noch wirklich deinem Hass freien Lauf gelassen. Ja. Das kommt daher, dass ich irgendwo so eine Idee von Verständnis habe. Mein Vater ist Jahrgang 23, ist als 17-Jähriger damals in den Krieg eingezogen worden, ist Ostpreuße, hat fürchterliche Dinge erlebt an der Front, war in Russland und hat dann seine Heimat verloren, womit er nie fertig geworden ist. Und hatte dann anschließend, als er hier zum Westen rüberkam, erstmal nichts regelrechtes, richtiges zu tun. Darf ich mal eben unterbrechen? Mhm. Dieses ganz exakt, was du gerade erzählt hast, ganz exakt, trifft auf meinen Vater auch zu. Ach ja. Ganz exakt. Ach, er hat die Hölle durchlitten im Krieg. Ja. Ja. Ja, und ich habe so etwas, weiß Gott, nicht von meinem Vater erfahren, sondern nur Gutes. Mhm. Also, weißt du, selbst wenn, es gibt sicher hunderttausende von Beispielen, also zehntausende von Männern, die in russischer Gefangenschaft waren und wirklich die auch die Hölle durchgemacht haben und die hinterher liebende Familienväter wurden. Mhm. Darf man das damit entschuldigen, dass ein Mensch so etwas macht, dass er sich an seinen Kindern so vergeht, nur weil er selbst auch schlimme Dinge erlebt hat? Ja. Entschuldigen würde ich nicht sagen, sondern man kann es auch nie verzeihen, denn es hat meinen ganzen Lebensweg geprägt, selbstverständlich. Das glaube ich. Man kann es nur vielleicht eine Erklärung dafür suchen. Ja. Aber du bist eine Frau, die auf keinen Fall dann den Kontakt abgebrochen hat. Nein. Und das möchtest du auch nicht tun. Nein. Wird es dir irgendwann leid tun, wenn dein Vater stirbt? Ja. Selbst. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an. Ich kann es gar nicht verstehen. Aber er ist nun mal mein biologischer Vater. Ohne ihn gäbe es mich nicht. Tja, aber durch ihn hätte es dich beinahe auch jetzt nicht gegeben. Ne? Wenn er wenn er dich weiter zugerichtet hätte, als du 12 warst. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Bist du, ich frage noch, hat das da vielleicht auch einen religiösen Hintergrund? Bist nein. du? Nein. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin Atheistin, sonst könnte ich mich ja auch vielleicht ein bisschen trösten. Mhm. Aber du kannst, irgendwo ist da Verzeihen in all dem. Ja. Mhm. Weil ich denke, er kommt nicht anders. Vielleicht ist es auch wiederum ein Weg, den man auch akzeptieren muss. Nämlich vielleicht hast du auf diese Art und Weise für dich auch eher einen Frieden finden können. Wenn nämlich der Hass ist kein guter Lebensbegleiter und Rache. Genau, richtig. Mhm. Ja, ganz hast du, wenn ich das vielleicht noch persönlich fragen darf, hinterher nochmal ein Kind bekommen oder eine Familie gegründet? Nein. Nein, du bist alleine. Ich musste ja quasi dann alleine bleiben. Weil ich mit 2 Kindern oder mehr hätte ich sowieso mein Studium in der Art und auch dann meine Berufstätigkeit nicht ausüben können. Mhm. Und vor Männern hatte ich Angst. Hast du irgendwann mal eine Liebe gehabt? Ja, ich habe die Liebe zu meiner Tochter extrem gehabt. Mhm. Und 5 Wochen nachdem das Ereignis mit meiner Tochter war, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ach, du bist doch in einer Beziehung. Ja, so. Wobei ich mit ihm jetzt 6 Jahre verheiratet bin und wir uns lieben. Absolut. Also. Absolut. Ach, jetzt ist er erst seit 6 Jahren verheiratet, aber ihr kanntet euch vorher schon sehr lange. Nein, gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Ah, ja. Es war so, dass nach dem Ereignis mit meiner Tochter, da fällt es mir immer noch schwer, das wirkliche Wort auszusprechen. Mhm. Sie ist abends ins Bett gegangen, gehüpft im Alter von 20 Jahren und ist morgens, war sie halt nicht mehr wach. Ach so, ich hatte jetzt das falsch verstanden. Ich dachte, das Ereignis meinst du die Vergewaltigung? Ja, nein. Du meinst jetzt, dass sie verstorben ist? Mhm. Es fällt mir schwer, immer noch dafür die direkten Worte zu benutzen für diese Sachen. Was war es denn für eine Erkrankung? Gar keine. Sie hat einen Herzstillstand erlitten. Mhm. Sie war überhaupt nicht krank. Das kam völlig unerwartet. Was hast du für ein hartes Leben hinter dir, Gisela? Finde ich, wenn ich das so höre. Aber umso schöner, dass du jetzt einen Mann hast und eine glückliche Beziehung. Ja, sonst würde ich auch nicht mehr leben, muss ich sagen. Das war ein Glück. Und du hast einen Beruf, in dem du wahrscheinlich sehr aufgehst. Und bist du praktizierende Ärztin in einer Praxis oder in einem Krankenhaus? Ja, das Gespräch ufert jetzt, glaube ich, ein bisschen aus, wenn ich das auch noch erzähle. Ich hatte 3 Monate bevor das Ereignis mit meiner Tochter war einen schweren Verkehrsunfall, habe beide Fußgelenke zertrümmert, habe im Krankenhaus gelegen und dann noch 3 Monate im Rollstuhl gesessen, saß im Rollstuhl, als das mit meiner Tochter passierte und bin aufgrund dieser Unfallschäden nicht mehr berufstätig, bin berentet, war vorher intensiv und Allgemeinmedizinerin. Liebe Gisela, mein Gott, was du alles hinter dir hast. Ja. Also nochmals, umso schöner, dass du eine gute Beziehung hast und dass du jetzt auch wieder einigermaßen körperlich fit bist. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und für das sehr ausführliche Gespräch und wünsche dir von Herzen alles Gute weiterhin. Dankeschön. Von Herzen. Danke dir für die Zeit, die du mir geschenkt hast. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. 1:39 und 32 Sekunden. Jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. 45 und 14 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht ein festes Thema und das Thema heißt, ich war Opfer von Gewalt oder ich bin vielleicht sogar auch im Moment noch Opfer von Gewalt. Wer von euch ist in einer solchen Situation oder war in einer solchen Situation? Wer von euch hat schlimme gewalttätige Dinge schon erleiden müssen oder hat sie erlitten? Wenn ihr mir davon und darüber erzählen möchtet, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet wie immer 0800 5678 110. Der nächste Anrufer ist Tom und Tom ist 31 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, ich grüße dich. Hallo Tom. Was? Ich kann meine Vorrednerin nur so gut verstehen, weil es sind unwahrscheinlich Parallelen zu mir. Mhm. Und ja, ich war und bin nach wie vor noch Opfer von Gewalt. Und zwar, ich bin auch missbraucht worden über viele Jahre als Kind durch meinen Vater. Misshandelt worden, nicht sexuell missbraucht. Auch sexuell missbraucht. Auch sexuell missbraucht, mhm. Von dem Vater. Ja, mein Vater war schwerer Alkoholiker. Mhm. Und immer dann, wenn er in seinen Exzessen war, wenn er dann nicht wusste, wie es um ihn geschehen war, musste ich halt ran. Ja, das ist halt ein bisschen klein verworren. Vielleicht fange ich so an. Also 1977, war gerade 7 Jahre alt, hat meine Mutter uns damals verlassen. Warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht. Weil wie viele Kinder wart ihr? Wir waren 4. 4 Kinder? Ja. Die 4 Kinder sind dann bei dem Vater aufgewachsen? Richtig, der Kleinste war gerade 7 Wochen alt. Mhm. Oh je. Und du hast die Mutter weg? Ja, was, warum, weshalb, wieso, kann ich dir leider nicht sagen. Bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, ob sie heute noch lebt, ob wie, was und so, keine Ahnung. Jedenfalls war auf einmal dann, ab diesem Moment war klar, jemand muss sich um den Kleinen kümmern. Mhm. Das habe ich dann in die Hand genommen mit 7 Jahren. Ich habe mich um ihn gesorgt, praktisch wie eine Mutter sozusagen. Habe den großgezogen. Mein Vater hat sich quasi um nichts gekümmert. Und du warst der Älteste? Nee, ich war der Zweitälteste. Ja. Der ganz Große war in Anführungsstrichen so cool gewesen, dass ihm das alles sozusagen am Arsch vorbeigegangen ist. Mhm. Für mich war damals das Thema Familie, war für mich so ein Punkt, das war für mich mein Ein und Alles. Also meine Familie, meine Geschwister, mein Vater, das war mein Leben für mich irgendwo. Ich habe also in dem Moment keine Kindheit gehabt, sondern bin in die Schule gegangen, habe den Kleinen versorgt, habe mich um den Haushalt gekümmert. Wir hatten dann zwischendurch mal eine Haushälterin oder so, aber das hat alles nicht so funktioniert. Und immer, wenn mein Vater dann halt im Suff war, musste ich halt ran. Wir sagen nochmal, du warst 7 Jahre, als das begann. Ne? Du hast 7 Jahre ein Kind begonnen aufzuziehen, ja, und den Haushalt geführt. 7 Wochen war er alt. Der war 7 Wochen alt, du warst 7 Jahre alt. Ja. Mhm. Ja. Und dein Vater hat sich sexuell an dir vergangen und auch, er hat dich auch misshandelt. Ja, sehr. Mhm. Immer im Alkohol, im Suff, im Rausch. Absolut, ja. Mhm. Also im nüchternen Zustand nicht? Im nüchternen Zustand nicht, da war der Liebste, dann hat ihm wieder alles leid getan, dann hat er mir das leicht gemacht, hat mich auch in den Ferien zum Beispiel dann mal weggeschickt zu Verwandten. Und das war für mich praktisch dann sozusagen wie so mein Urlaub gewesen. Ja, und das hat mir unwahrscheinlich gut getan. Ich wusste aber, dass ich dann früher oder später in die Hölle muss. Man muss aber auch dazu sagen, oder ich muss dazu sagen, für mich war das immer der Punkt, dass ich gesagt habe einfach, das ist das Opfer, das ich bringen muss, weil ich immer genau wusste, wenn jetzt irgendwas rauskommt, ich habe auch immer total alles verschwiegen, dann geht alles kaputt, wir müssen ins Heim, wer weiß, ob wir zusammenbleiben, und das war für mich eine Situation, die ich nicht ertragen konnte. Wie lange ging das? Wie viele Jahre? 7 Jahre. 7 Jahre lang. Mhm. Bis du 14 warst, 15 ungefähr. Ja, bis ich 14 war, dann habe ich angefangen, mich zu wehren. Und mein Vater, das war dann ganz schlimm. Also ich habe praktisch die letzten 2 Jahre, bis mein Vater sich 85 das Leben genommen hat im Suff, habe ich nicht mehr nüchtern erlebt, gar nicht mehr. Und da habe ich dann angefangen, mich sozusagen zu wehren in der ganzen Situation. Mhm. Ja. Und der sexuelle Missbrauch hielt auch an bis zu dem 14. Ja. Lebensjahr. Mhm. Das heißt, er hat dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Mhm. Und man muss das einfach, ich erkläre das immer so, wenn man sagt, naja, man hält es nicht aus oder so, dass ich sage das immer so, ich kann mich also nur noch vielleicht an 3, 4 oder 5 Mal richtig intensiv erinnern, wie das praktisch vonstatten gegangen ist. Ab dann muss man sich das einfach vorstellen, in dem Moment, man kriegt irgendwelche Anzeichen, man hat irgendwie ein Gefühl dafür, dann passiert was. In dem Moment verliert man jede Form von Zeit und Raum. Das heißt, dieser Moment, der findet gar nicht statt. Und erst wenn die Geschichte beendet ist, fängt man praktisch wieder an zu leben. Das ist so, als wenn man aufhört zu leben und nicht mehr atmet und nichts mehr. Ist es so ein tranceähnlicher Zustand, ja, in dem man absolut, verfällt quasi? Absolut. Man lässt nur noch mit sich geschehen und dann ist wieder alles. Und dann geht es auch ganz normal. Das hat mir auch dann nichts mehr ausgemacht. Das war für mich ein ganz normaler Bestandteil einfach. Weil der Vater sich selbst getötet. Ja. Dann auch im Suff wieder, wie du sagst. Mhm, hast sie aufgehängt. Mhm. Du hast gerade ganz am Anfang des Gesprächs gesagt, ich war Opfer von Gewalt und bin es immer noch. Ja, und zwar, ich habe dann, bin dann 85 hat mein Vater sich das Leben genommen. Ich bin 86 dann von zu Hause ausgezogen. Also die letzte Zeit hatten wir dann, mein Vater hatte verschiedene Liebschaften und so weiter, war dann zwischendurch auch mal verheiratet, aber das hat nie einer richtig mitgekriegt. Und ich bin dann ausgezogen, habe dann später meine Schule zu Ende gemacht. Kurze Zwischenfrage, wer hat sich denn dann um den kleinen Bruder gekümmert? Der war ja auch erst 7 da. Ja, das war dann sozusagen die letzte Frau meines Vaters, die sich ihm dann sozusagen angenommen hat. Ich bin dann ausgezogen, habe meine Lehre gemacht, habe mir einen Job gesucht, damit ich die Wohnung bezahlen kann und so weiter. Hat alles funktioniert, habe dann angefangen zu arbeiten, war ganz toll. Und dann hat man so eine Erlebnisse und wenn man so lange in der Arbeit und so weiter ist, dann irgendwann kommt das, was hast du früher gemacht, wie ist deine Familie und so weiter. Und das war für mich ein Punkt, über den ich ja nie reden wollte und konnte. Dann habe ich das sozusagen aus meinem Gedächtnis gestrichen, habe mir sozusagen eine eigene Geschichte ausgedacht sozusagen, damit es für alle verständlich ist und in der Situation, mit der ich leben konnte. Aber das war dann so schlimm, dass ich dann halt so vermehrt später dann immer wieder die Arbeitsstellen gewechselt habe, weil dann auch, das wurde mir dann zu familiär, das wurde mir zu persönlich. Das war damals, in den 80er Jahren? Richtig, das war dann später. Aber du sagst, du bist heute noch Opfer von Gewalt. Was passiert dir denn heute? Ich bin seit 3 Jahren quasi krankgeschrieben, habe vor 3 Jahren einen zweiten Suizidversuch gemacht, habe dann Psychotherapie gemacht über mehrere Monate. Wer übt denn heute Gewalt auf dich aus? Ja, absolut. Nee, wer? Wer übt auf dich Gewalt aus? Ich lebe heute nachts. Das heißt, mein Leben findet nachts statt. Tagsüber schlafe ich, es sei denn, ich muss mal einkaufen gehen, was für mich der Horror ist. Ich kann keine Menschen an mich ranlassen, denn ich verstehe. Kann ich nicht ertragen. Es gibt keinen Menschen, der Gewalt auf dich ausübt, sondern es sind Nachwirkungen von damals. Ja. Ah, ich verstehe. Ja, und das heißt, du bist Opfer von der Gewalt von damals und du stehst heute immer noch im Bann dieser Gewalt. Ja. Ja, ich verstehe. Ja, ich komme also damit absolut überhaupt nicht mehr klar und es geht gar nichts mehr. Es sind mehrere Gutachten gemacht seit 3 Jahren. Ich kann nicht arbeiten. Entschuldige, wenn ich unterbreche, du lebst jetzt nur nachts? Ich lebe im Prinzip nachts. Also die Nacht, die normale Nacht, so wie jetzt im Moment, ist für mich der Tag. Also das heißt, du ziehst dich völlig zurück, bist ganz scheu. Absolut. Du lebst in deinen 4 Wänden, hast wahrscheinlich kaum Freunde. Also Freunde habe ich gar keine. Bist du in einer psychologischen Betreuung? Im Moment nicht. Ich habe nach der Psychotherapie über 7 Monate, die gescheitert ist, die Situation für mich noch viel schlimmer gemacht hat, habe ich mich noch weiter isoliert. Meine Hausärztin sind mir jetzt so verblieben, dass jetzt erstmal Ruhe zu machen ist. Jetzt bin ich dann erstmal nach Köln gezogen. Und bin jetzt erstmal dabei mit einer Betreuung, die ich mir über das Amtsgericht organisiert habe und so weiter, erstmal versuchen, mein Leben wieder auf die Bahn zu kriegen, weil ich habe mich also völlig isoliert und jetzt sind wir halt dabei, das erstmal wieder auf die Reihe zu kriegen. Das alles hat dir dein Vater angetan, ne? Ja. Die Gisela hat ja gerade für mich so unnachvollziehbar es so formuliert, dass sie ihm eigentlich verzeiht und es eigentlich verstehen kann. Nicht rechtfertigen kann, aber verstehen kann. Denkst du, wenn du an deinen Vater dich erinnerst, auch so? Oder hast du Hass auf ihn? Mein Vater hat sich umgebracht, ich war noch zur Beerdigung und seitdem war ich nie wieder am Grab. Also mein Vater ist für mich mein Erzeuger. Mehr ist es nicht. Ich habe das soweit in einer Psychoanalyse habe ich das mal so für mich, wurde mir das mal knallhart von einem Therapeuten gesagt, ach, hab dich nicht so, für deinen Vater warst du eh nur Frau- und Mutterersatz gewesen. Diesen Satz musste ich über mich ergehen lassen. Das war für mich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Warst du damals, als er gestorben ist, hast du dich da eigentlich gefreut? Warst du erleichtert? Ich habe geheult, aber ich habe geheult aus Erleichterung, Domian, absolut. Ich war sowas von erleichtert, weil ich in diesem Moment wusste, es ist absolut definitiv vorbei. Hast du ihn gefunden? Ich habe ihn gefunden. Du hast ihn gefunden. Das heißt, er hat sich in eure Wohnung erhängt? Ja. Und als du ihn gefunden hast, war er bereits tot? Ja. Was hast du da als 14-jähriger Junge in der ersten Sekunde gedacht? Du kommst in einen Raum, er hängt an der Decke oder wohin noch? Wie soll ich das sagen? Ich muss mich total beherrschen. Ich habe damals nur gesagt, hoffentlich lebt er nicht mehr. Ich war mir ja nicht sicher, ich wusste es nicht. Er war zwar schon leicht blau angelaufen, seine Zunge hang so raus, die war auch schon blau. Ich habe nur gesagt, hoffentlich lebt er nicht mehr. War da noch jemand bei dir, als du ihn gesehen hast? Meine Stiefmutter damals. Achso, und da hast du zu der gesagt, hoffentlich lebt er nicht mehr? Ja. Ich hab dir dann ein Messer gebracht, damit sie ihn abgeschnitten hat. Ich bin zum Telefon, habe einen Notarzt angerufen und dann ging das Ganze seinen Lauf. Polizei kam, Notarzt und so weiter. Und es war nichts mehr zu machen und er war tot. Und er war nicht mehr da. Diese Stiefmutter, wie viele Jahre war die eigentlich bei euch? Zweieinhalb. Hat die das dann auch noch mitbekommen? Dass Nein. Aber die hat das hinterher erfahren, was er mit dir gemacht hat. Ja, und das Allerschärfste ist ja dann, und das wollte ich halt, das ist halt zum Beispiel wieder so ein Zusammenhang mit meiner Vorrednerin zum Beispiel. Ich habe vor genau 5 Jahren, also ich habe keinen Kontakt mehr zu meiner Family, weder zu meinen Geschwistern noch zu meiner Stiefmutter noch zu irgendjemandem. Vor ein paar Jahren bin ich mal Pfingsten zu Hause gewesen und dann in einer geselligen, lustigen Runde habe ich irgendwann das Thema angeschnitten, weil es ja nie wieder ein Thema danach war. Und man hat das völlig verdrängt. Man hat mich ausgelacht. Ja, was willst du? Das ist lange her, hin und her. Dann irgendwann nachts um 3 sind wir dann so mehr oder weniger halb besoffen ins Bett gegangen, alle Mann. Und ich habe meine Sachen gepackt und bin weg. Und seitdem habe ich meine Familie, die weiß auch nicht, wo ich bin. Es weiß keiner, ja. Also nochmal auf die Zeit von damals. Die Stiefmutter hat das nicht gewusst, was er mit dir gemacht hat? Sie hat das wohl zwischendurch mitgekriegt wohl, aber sie hat das auch völlig praktisch verdrängt und so weiter. Das war halt ganz schlimm. Er hat ja dann zumindest, wo sie dann da war, hat er ja zumindest von den Misshandlungen wenigstens Abstand genommen. Weil das war auch ganz schlimm. In der Schule musste ich dann lügen, wenn ich blaue Flecken hatte und ich konnte manchmal gar nicht in die Schule gehen. Dann hat der Grundriss auf mich eingeschlagen. Ich war völlig blau im Gesicht, war den ganzen Tag daheim am Kühlen. Ich durfte auch zu keinem Arzt gehen oder irgendwas. Das war alles gar nicht möglich. Ja, wie denn auch? Und ich habe einfach nur gesagt, ich muss das irgendwie, muss ich das durchstehen, egal wie. Also ähnlich wie Gisela, was Gisela gerade erzählt hat. Ja. Tom, du hast gerade berichtet, dass du sehr viel psychologische Sachen, Psychoanalyse und was weiß ich, alles schon hinter dir hast, sodass ich jetzt ein bisschen ratlos bin, dir irgendwas Hilfestellendes zu sagen. Ich könnte dir nur auch nochmal anbieten, dass du vielleicht mit meiner Psychologin ein paar Worte redest, wenn du das willst. Ja, das wäre absolut lieb, weil ich sage okay, so, gerne. Meine Betreuung geht halt quasi nur auf das normale Leben hinaus. Also das heißt, meine Finanzen werden kontrolliert und so weiter. Aber ärztlich gesehen, da bin ich halt auch total sensibilisiert in dem Punkt, dass ich einfach glaube, für mich, ich habe einfach das Gefühl, es kann auch keiner in dem Moment so verstehen. Ja. Das, was ich dir jetzt zum Beispiel gesagt habe, ist ja nur ein absolut ganz, ganz kleiner Bruchteil von dem, was ja gewesen ist. Das glaube ich. Selbst damals in den 7 Monaten war das zum Beispiel ja auch ganz schlimm, kann ich vielleicht auch sagen. Ich war gerade dabei, quasi sozusagen den Punkt zu erreichen, so aufgeknackt zu sein und so hilflos auch dazustehen durch die Hülle, die ich mir selbst aufgebaut habe, dass dann die Damen und Herren Gutachter von der Krankenkasse sich dann angemaßt haben, mir dann eine Frist von 2 Monaten zu setzen und zu sagen, wir machen da nichts mehr. Also Tom, ich würde mal vorschlagen, dass du wirklich jetzt mal mit meiner Psychologin redest. Vielleicht kann sie dir selbst, nachdem du so erfahren bist mit dem ganzen Psychometier, sage ich mal, vielleicht doch noch vielleicht ein bisschen was helfen. Ja, für mich halt ich will halt wieder irgendwie versuchen, zumindest normal irgendwie umgehen zu können. Eben, ja, allein genau. Du musst dich das einfach vorstellen, wenn ich in den Supermarkt gehen will, das ist für mich eine Tortur, die dauert 4, manchmal 6 Stunden. Ich stehe davor, gehe in den Eingangsbereich, gucke, wie voll ist der Laden. Ich erahne es, wirklich. Das ist ein Drama, sag ich. Also, Verfahren ist, du weißt es vielleicht, du legst bitte auf und die Petra ruft dich, sobald sie frei ist, ruft sie dich an. Ich danke dir, Domian. Ich wollte dir noch ganz was Wichtiges sagen. Weil ich ja nun Nachtmensch bin, gucke ich dich sehr häufig. Und ich habe so häufig, und ich bewundere das einfach, und ich bewundere dich auch total, wie du in diesen kurzen Sequenzen, die mit den Leuten sprechen kannst, wie du dir dein Urteil, eine Meinung bilden kannst. Ich finde das so klasse. Ich habe da schon so viel für mich rausgeholt manchmal. Wenn ich einfach völlig daneben war, dann irgendwie von dir manchmal, ich habe da was rausgehört, das hat mir dann irgendwie was gegeben. Ja, und ich danke fand dir. Ganz toll, und dafür möchte ich ganz herzlich danken. Ich danke dir fürs Kompliment. Alles Gute, leg bitte auf und wir rufen an. Ja, ich danke Tschüss. Dir. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden. Wir haben das Thema, ich war Opfer von Gewalt oder ich bin Opfer von Gewalt und bin jetzt verbunden mit André, 20 Jahre. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo André. Es rufen viele Männer an. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts, das schaukeln wir schon, das Kind. Du warst auch Opfer von Gewalt oder bist Opfer von Gewalt? Ich war Opfer von Gewalt. Was ist dir passiert, André? Das war meine Kindheit, von klein auf an bis 6. Da kam ich dann ins Heim. Wurde von den Ämtern herausgeholt und die Gewalt, also jetzt erzählen, wie die aussah. Bitte? Jetzt die Gewalt erzählen, also was da passiert. Genau, in den ersten 6 Jahren, ja. Also in den 6 Jahren, also gequält von vorn bis hin, also was ich erzählen kann, so die Dinge, die ich weiß, dass meine Mutter, also meine, ich sag lieber Erzeugerin, weil ich sehe sie nicht als Mutter an, kochend heißes Wasser zum Beispiel über meine Schenkel gegossen hat. Da wurde sogar die Haut transplantiert, weil hier vorne alles zerstört war. Da warst du ein kleiner Junge. Da war ich ein kleiner Junge gewesen und an diese Dinge kann ich mich noch sehr genau erinnern. Du kannst dich auch an dieses Kommentar, an diesen Vorgang erinnern, dass sie das drüber gegossen hat. Sie hat es extra über dich gegossen. Ja, und meine Oma aus der Familie, mit der habe ich immer noch einen Kontakt, die hat mit meiner Erzeugerin also auch keinen Kontakt mehr, aus den Gründen. Die hat mir erzählt gehabt, dass sie das gemacht hat deswegen, weil es zu DDR-Zeiten irgendwie, wenn das Kind krank war, irgendwie dann gab es da irgendwie so einen Zuschlag von Geld oder irgendwie so. Unglaublich. Unglaublich. Wie alt warst du da? Da war ich, wie alt? Drei oder vier. Und sie hat deine beiden Oberschenkel, deine Beine waren verbrannt? Direkt die beiden Oberschenkel. Ist das Geschlechtsteil auch irgendwie? Nee. Das zum Glück alles in Ordnung. Mhm, da mussten sie nur einmal irgendwie was aufschneiden, das weiß ich noch. Mhm. Also ich habe eine Narbe vom Boden, also von unten angefangen bis da war auch mal irgendwas gewesen. An was kannst du dich noch erinnern oder was hat man dir erzählt, was noch Schlimmes vorgefallen ist? Also an Dinge, die ich mich erinnern kann, daran erinnere mich auch immer noch ziemlich starke Narben. Das sind Zigaretten oder Zigarren ausgedrückt auf dem Brustkorb und von hinten wurde mir ein Messer im Rücken gehalten und ich durfte nicht zurücktreten, weil das sonst... Also kann man richtig sagen, eine Art Mordversuche, so eine Quälerei. Unglaublich. Unglaublich. Das hat dein Vater? Meine Mutter. Dann immer die Mutter? Meine Erzeugerin. Dann Ofenhaken ins Kreuz reingerammt. Da hatte ich hinten eine 5 bis 6 cm tiefe Wunde. Das weiß ich noch von meiner Oma. Denn ein Ding, an das ich mich ganz genau erinnern kann und wo ich wirklich auch noch sehr mit zu kämpfen habe, wo ich nachts auch noch, also ich bin jetzt hier auch total am Tatria, also total am Zittern, wo ich nachts auch manchmal noch aufwachen tue, das ist das, dass ich zugucken musste, wie meine eigene Schwester vergewaltigt wurde. Von dem Vater? Ja, nein, von so einem Kerl. Achso, von irgendjemandem. Der Vater lebte ja nicht bei euch in der Familie, dein Erzeuger? Nein, den kenne ich absolut nicht. Den kennst du absolut nicht. Mhm. Wie viele Kinder wart ihr? Zwei. Warum hat deine Mutter das alles getan? Weißt du das? Ich weiß es nicht. Hast du heute mit ihr noch Kontakt? Ich hatte mit ihr eine Zeit lang Kontakt gehabt, weil ich auch wissen wollte, wer mein leiblicher Vater ist. Mhm. Und ich habe sie auch in der Zeit mal drauf, also es war auch für mich sehr schwierig gewesen, mit ihr diesen Kontakt zu halten, also weil ich hege wirklich einen abgrundtiefen Hass gegen diese Frau. Mhm. Also bei dir ist das nicht so wie bei den anderen gerade, dass die das irgendwie ein bisschen erklären, und bei Gisela vor allen Dingen, das ist verzeiht sogar, das ist bei dir nicht so. Nee. Nein. Du bist dann mit 6 Jahren ins Heim gekommen. Genau. Und was für die meisten Kinder der Horror ist, ins Heim zu kommen, war für dich wahrscheinlich die Erlösung. Ne? Ja. Also im Heim gab es jeden Tag regelmäßige Mahlzeiten, man hat Spielsachen gehabt, also es war... Mhm. Und dann kam wer ist denn überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass auf das Unglück, was da passierte, auf die Dramatik, dass du ins Heim gekommen bist? Also so wie es meine Erzeugerin erzählt hat, war das die Stasi früher, dass die mich da rausgeholt haben soll. Achso. Aber von meiner Oma her weiß ich, dass sie irgendwie vom Jugendamt ein Schriftstück unterschrieben hat, dass die mich da rausholen. Die Oma hat, du meinst, dass die Oma auch so ein bisschen geholfen hat dabei? Glaub ich mal. Das heißt, die hat das ja dann auch gesehen manchmal oder hat das mitbekommen. Zu der Oma hast du jetzt heute noch Kontakt? Ja, zu der habe ich heute noch Kontakt. Aber die hat auch zur Mutter keinen Kontakt mehr? Nein. Und meine Schwester hat hier auch keinen Kontakt mehr, nix. Und meine Schwester, also ich zum Beispiel, konnte es ja so einigermaßen verkraften. Bloß meine Schwester, die ist ja total, wie soll man sagen, also... kaputt auf Deutsch gesagt. Aber ich glaube, du bist jetzt 20 Jahre alt, das ist ja alles so sehr super lange auch noch nicht her, dass man, glaube ich, da ganz viel tief in der Seele mit sich herumträgt, ne? An Grauen. Also auch was mir jetzt so aufgefallen ist, jetzt seit diesem Jahr, so könnte man echt sagen, kommt das irgendwie richtig massiv hoch. Mhm. Wenn du könntest, wie du wolltest, was würdest du mit dieser Frau, deiner Mutter, deiner Erzeugerin machen? Ganz ehrlich jetzt? Ja, ich frage es. Töten. Mhm. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja. Das, und was mich noch sehr beschäftigt, dass sie noch Kinder jetzt hat. Die hat immer Kinder. Paul und Philipp. Mhm. Die beiden. Und jetzt, sie fängt jetzt ja schon wieder an mit diesem Saufen und so weiter. Hast du dir mal darüber nachgedacht, die Frau anzuzeigen? Das geht ja wahrscheinlich jetzt auch noch der Zeit. Vor allen Dingen vielleicht mit dem Hintergrund, dass sie zumindest die Kinder auch noch weggenommen bekommt. Also ich habe in dem Jugendamt Erfurt einmal angerufen, weil sie ist ja in Erfurt, ich bin in Schwerin. Mhm. Und die hatten zu mir gesagt gehabt, dass das so ein Art auf Deutsch, das geht mich nichts an. So. Mhm. Also in dieser so richtig abweisenden Art. Ich gucke gerade auf die Uhr, die Sendung ist gleich vorbei. Möchtest du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden? Ja, können. Okay, dann leg mal auf, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Was ich nur einmal. Nee, du kannst, wir sind gleich vom Sender weg. Alles Gute, wir rufen gleich nochmal an, okay? Okay, tschüss. Ciao. In der Technik, hast den Klinger. Bis morgen. Alles Gute. Tschüss, gute Nacht.